Mit ein bisschen Glück gibt es Normalität in den eigenen vier Wänden. Aber auch nur, wenn keine Mitglieder der Familie vom kulturellen Marxismus-Virus infiziert sind. Hört sich so harmlos an, kultureller Marxismus. Ist aber schlimmer als jede Form von Feuerwaffe. Denn er zerstört. Der einzige Zweck ist Zerstörung. Und es ist absolut verstörend, dass es tatsächlich Leute gibt, die Zerstörung als etwas Gutes betrachten. Man könnte einen ganzen Katalog aufzählen, was der kulturelle Marxismus alles angreift. Schauen wir mal nach Argentinien. Dort wurde jetzt die Abtreibung legalisiert. Ich kann nicht mal sagen, unter welchen Bedingungen dies jetzt gestattet ist. Was einen viel mehr beschäftigt, sind solche Bilder. Man könnte meinen, dass man die Fußball-WM gewonnen hat, denn die anwesenden jungen Frauen feiern die Legalisierung, als ob es das größte Glück auf der Welt wäre. Nach dem Motto, alle Probleme gelöst, endlich dürfen wir abtreiben. Vermutlich weiß keine einzige dieser Frauen, was wirklich hinter dem Ermutigen zur Abtreibung steckt. Aber ist das zunächst wichtig? Was zum Teufel bewegt solche Personen dazu, in Ekstase zu verfallen, weil ihnen jetzt erlaubt wird, Leben zu vernichten? Viele Frauen leiden ihr ganzes Leben lang darunter, wenn sie eine Abtreibung hatten. Manche ein wenig und andere werden im Leben nicht mehr froh. Andere können damit leben, sind aber nicht stolz auf ihre Entscheidung. Planned Parenthood, also geplante Elternschaft in der USA, hat folgenden Slogan etabliert. My body, my choice, also mein Körper, meine Wahl. Feministinnen und Lesben klatschen dazu und alle müssen es toll und normal finden, sonst ist man ein Nazi, weiße Vorherrschaft, bla bla. Und die gleiche Sorte Leute sagt einem dann aber, dass man die Gesichtswindel tragen soll und sich gefälligst impfen lassen soll. Was ist denn aus My Body, My Choice geworden? In der Tagesschau war ein Arzt zu sehen, oder vielleicht auch ein Krisendarsteller, wer kann das schon auseinanderhalten heute. Natürlich Drama, Drama, Drama. Lass dich impfen und dann wird Zeit, den Aluhut abzunehmen. Solchen Leuten gehört als Antwort direkt eine auf die Windel tragende 12 gehauen. BioNTech und Pfizer. Pfizer hat eine lange Geschichte, unendliche Strafen, so wie fast alle Pharma-Riesen. Denn die angeblichen Menschenretter sind eher mit einer Mafia-Struktur zu vergleichen. Wie viele Menschen sind schon gestorben oder haben wegen Medikamenten Körperfunktionen verloren, sind behindert oder haben behinderte Kinder dadurch zur Welt gebracht? BioNTech hat in seiner kurzen Geschichte den Informationen nach noch kein Medikament auf den Markt bringen können, aber jetzt hat man nach ein paar Monaten die Lösung gefunden. Und der angebliche Erfinder vom Wundermittel nimmt erst einmal Abstand davon, das Mittelchen selbst zu nehmen. Der Beipackzettel zur sogenannten Covid-Impfung ist so groß, dass sich ein Erwachsener dahinter fast verstecken kann. Mit 10 von diesen Dingern kann man eine ganze Wand tapezieren. Und dann wagt man es sich im öffentlich finanzierten TV uns mitzuteilen, wir sollen den Aluhut abnehmen. Die Historie der Pharmaindustrie alleine gibt schon genügend Anlass zu Besorgnis. Kein Mensch will für irgendwas haften und das Monster von Beipackzettel weist auf etliche Gefahren hin. In einem Infoblatt zur Impfung in einem deutschen Altersheim nennt man einen Punkt, ist das Mittel sicher? Das beantwortet man mit Ja. Tausende wären ja schon getestet worden. Das ist hochgradig kriminell. Und wer hat denn jetzt hier den Aluhut auf? Eine junge Frau hat auf Twitter folgerichtig festgestellt, dass in der Hamburger U-Bahn alle zusehen, wenn junge Frauen sexuell belästigt werden, aber durchdrehen, wenn einer keine Gesichtswindel trägt. Und jetzt mal ehrlich, wie viele Videos von Masken-Ninjas kann man jeden Tag sehen? Ich kann sie nicht mehr zählen. Und wie viele Videos von Helden, die ritterlich einspringen, weil Araber oder Afrikaner meinen, unsere Frauen seien Gegenstände, die nur zu ihrer Belustigung und sexueller Befriedigung da sind. Wie viele? Bilder wie aus Argentinien suggerieren oftmals, dass die ganze Welt total verrückt geworden ist. Dies ist aber nur scheinbar so. Zum einen bemühen sich die Medien, die NGOs, die Werbefirmen, die Regierung darum, uns dieses abartige Bild als Normalität zu verkaufen. Dadurch fühlen sich natürlich solch kranke Seelen bestätigt. Dementsprechend leben sie es aus, wo sich Gelegenheit bietet. Das erweckt dann schnell den Eindruck, dass dies keine Minoritäten mehr sind. Aber noch sind sie es. Es ist also wichtig, dass die wirklich normalen Menschen ihre Werte und Traditionen auch öffentlich ausleben, wo immer es möglich ist. Und das Abartige anprangern, wo immer es möglich ist. Die Zukunft ist nicht festgelegt. Hört auf, euch zu ängstigen, weil irgendwelche Idioten von einem lächerlichen Forum meinen, sie würden die Welt jetzt umstrukturieren. Und hört auf, so zu sprechen, als seien diese Albtraum-Szenarios schon so gut wie eingetreten. Wir, die Menschen, die Völker, haben die Zukunft in der Hand. Wenn wir nicht mehr mitspielen, dann gibt es nichts, was diese Zombies da oben dagegen tun könnten. Denn dann werden sie zum Gejagten. Und auch wenn es der Spruch von Anonymous ist, wir vergessen nicht und vor allem wir vergeben nicht. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen, ein Schwur. Und es wird der Tag kommen, die Völker werden diesen Schwur mit dem Blut der Menschenfeinde besiegeln. Somebody better put you back into your place.